Die deutsche Kinderhymne. Das erzählt ein Lehrer seinen Kindern jetzt. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter andern Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Denn das Liebste mag's uns scheinen, so wie andern Völkern ihr's, so wie andern Völkern ihr's. Aber das ist ein Lied, was alle mitsingen können. Und damit seid ihr auch erledigt, dann Kinder.